immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Kotzen wie ein Wasserfall, saufen bis ich lall. Lall, lall, lall, lall, lall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Kotzen wie ein Wasserfall, saufen bis ich lall. Lall, lall, lall, lall. Wir kommen meistens zu spät, es macht nichts, denn jeder weiß, die coolen Gäste kommen immer etwas später. So betreten wir das Gebäude der Freude und werfen uns zugleich in die heiße Partymeute. Zocken wir ein Loch und kiffen wir einen Staubsauger. Es taugt mir doch, ich muss schiffen, wäre schlauer, nur endlich das Klo aufzusuchen. Es ist abgesperrt und es hilft auch kein Rufen. Schnell hier raus, ich muss Wasser lassen. Die Weiber im Pool starren mich an und können sich fassen. Hey, bleibt doch cool, jetzt wird's doch bloß wärmer. Und wenn ihr Bock habt, ich hab auch noch Sperma. Scheint ihnen aber überhaupt nicht zu gefallen. Mir egal, ich werd sie eben nicht knallen. Zurück auf die Party, deswegen sind wir hier. Gebt mir ein Mic und eine Flasche Bier. Also hebt die Hände, der Bass bricht alle Wände. Jetzt kommt erstmal Rash, die lebende Legende. Hey, was ist hier los? Ihr seid noch gar nicht prall. Nehmt euch mal ein Bein. Spiel ich saufe, bis ich umfall. Lall, lall, lall, lall, lall, lall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Kotzen wie ein Wasserfall, saufen bis ich lall. Lall, lall, lall, lall, lall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Kotzen wie ein Wasserfall, saufen bis ich lall. Lall, lall, lall, lall, lall. Check. Wodka, ich hab die Hausbar gefunden. Gin, Champagner, endlich betrunken. Der Kopf ist jetzt voll, doch mein Magen ist leer. Ab in die Küche, ich hab Hunger wie ein Bär. Eigentlich wollte ich was fressen, doch stattdessen fliegt das Essen im hohen Bogen auf den Boden. Ungelogen, Leute toben, essen Schlacht in der Küche. Das Haus geht in die Brüche. Ich schnie, schna, schnappe mir den Kasten von dem Spasten. Das Bier, das ich lieb, schwarz vor Exquisit. Es fließt in meine Kehle, bis ich alles doppelt seh. Ah, oh, ist mir schlecht, ein Bett wär jetzt recht. Ich tri, tra, trappe die Schlafzimmertüre auf. Ich seh zwei beim Ficken und kotze auf sie drauf. Wer wird hier denn kotzen? Schocken mit Bocken, wisch die Kotze von den Glocken. Weiter geht's mit Poppen. Keiner kann die Party stoppen, keiner bleibt hier trocken. Versprochen ist versprochen, saufen bis ich umfall. Lall, lall, lall, lall, lall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Kotzen wie ein Wasserfall, saufen bis ich lall. Lall, lall, lall, lall, lall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Immer prall, immer überall, immer überprall. Kotzen wie ein Wasserfall, saufen bis ich lall. Lall.